Idee: Die Aufgabe der Adressierung eigener Inhalte. Man kann als Maler sich damit befassen, Werke für Freunde und Bekannte zu erstellen oder einfach die Bilder für sich selbst erzeugen. Wer das im Auge behält, der braucht keinen Kunstmarkt zu bedienen. Dieser wird so zur reinen Nebensächlichkeit, was zu Recht so benannt werden darf. Der Versuch, mit der eigenen Malerei etwas anderes als Freude zu schöpfen, soll hinfällig sein. Unter den Stimmungen des Menschen, seinen Gemütslagen könnte nicht immer zur Klarheit vorherrschen. Da ist es gut, wenn man dieser zuarbeitet. Ohne die Linien deutlich zu machen, welche man als Gerüst für seine Gedanken und Ideen verwendet, kann kein Werk proportional zum Gegebenen dieser Wirklichkeit ausfallen. Dann verschwimmt die Figur, es versinkt das Gefühl für sie. Ganze Landschaften werden verschleiert, Lichtreflexe wirken wie angeordnet. So, wie der Mensch sich ausrichten können muss, so hat er auch seine Werke zu orientieren. Da wird ein ehrlicher Weg hin zu einem erfolgreichen Handeln möglich sein. Dieser soll bei uns aufkommen können. Das Schicksal des Menschen ist ein herbeigeführtes. Wird es ein gutes sein, dann spricht man von Glück. Doch das Wesen der Dinge ist deren Substanz, zuweilen auch deren räumliche Strukturierung. Ohne diese körperhaften Erfahrungen des Leiblichen würde nichts gut gehen können. Der Leib will belebt, also durchdrungen sein. Genauso sollen unsere Werke demjenigen Guten an uns Ausdruck verschaffen, was uns verlebendigt. Das sollte nicht alleine nur optional so sein. Vielmehr werde es zum geltenden Prinzip für unser Wirken.